Warum sagen wir, erlöse uns von dem Übel und nicht von den Übeln? Wir sagen, erlöse uns von dem Übel und nicht von den Übeln, weil wir nicht verlangen sollen, vor allen Übeln dieses Lebens bewahrt zu bleiben, im Sinne der sechsten Bitte, sondern nur von jenen, die unserer Seele nicht förderlich sind. Deshalb bitten wir um Erlösung von dem Übel im Allgemeinen, das heißt von allem, von dem Gott sieht, dass es für uns ein Übel ist. Sehr weites Feld, wo man es anwenden kann und muss, wo der liebe Gott uns jeden Tag vor vielen Dingen bewahrt, weil wir darum bitten. Das heißt, wir haben überhaupt keine Ahnung von allem, was der liebe Gott uns erspart hat, von allem, wovor er uns bewahrt hat.